Abschnitt 8 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 47. Kapitel: Verfolgung und Entkommen. Unweit der Stelle des Themseufers, wo die Kirche von Rotherhithe steht und die Gebäude am erbärmlichsten und die Fahrzeuge auf dem Strome am schwärzesten sind von Kohlenstaube und dem Rauche der eng aneinander gebauten niedrigen Häuser, befindet sich heutigen Tages die schmutzigste, seltsamste und außerordentlichste der vielen in London versteckten und der großen Mehrzahl der Bewohner der Hauptstadt selbst dem Namen nach unbekannten Örtlichkeiten. Um zu ihr zu gelangen, muss man sich durch ein Labyrinth von kotigen und engen Straßen hindurchwinden, die von den rohesten und ärmsten Uferbewohnern erfüllt und ihrem Verkehre gewidmet sind. In den Läden schaut man die wohlfeilsten und uneinladendsten Nahrungsmittel, an den Fenstern und Türen der Altkleiderhändler die verschiedenartigsten Lumpen. Man arbeitet und stößt sich mühsam weiter durch das Gedränge unbeschäftigter Menschen der niedrigsten Klasse, Last- und Kohlenträger, frecher Weiber, zerlumpter Kinder des recht eigentlichen Themseabschaums, in dem ekelhafte Gegenstände und Düfte in allen Richtungen das Auge und den Geruchssinn beleidigen und das Ohr durch verwirrtes Geräusch aller Art betäubt wird. Gelangt man endlich in die noch entlegenen, minder besuchten Gassen und Winkelgassen, so scheinen wankende Häuser zu beiden Seiten mit augenblicklichem Einsturze zu drohen, und man sieht, wohin man blickt, halb eingefallene Schornsteine, erblindete oder zerschlagene Fenster und was nur sonst an Armut und Vernachlässigung erinnern mag. In einer solchen Umgebung jenseits Docket im Borough Southwark befindet sich die Jakobsinsel, umgeben von einem Sumpfgraben von 6 bis 8 Fuß Tiefe und 15 bis 20 Fuß Breite, zur Flutzeit vormals der Mühlgraben genannt, jetzt bekannt unter dem Namen Folly Ditch. Sie ist eine Art Strombucht und kann bei hohem Wasser durch Öffnung der Schleusen bei den Leadmühlen, von welchen sie ihre alte Benennung hat, ganz unter Wasser gesetzt werden. Steht man, wenn dies geschieht, auf einer der hölzernen Brücken, die bei der Mühlengasse über sie hinüberführen, so kann man sehen, wie die Bewohner der Häuser zu beiden Seiten an den Hintertüren und Fenstern Eimer und Küchengerät aller Art herunterlassen, um Wasser zu schöpfen, und erblickt hölzerne Galerien, welche ein 30 Hinterhäuser verbinden und mit Löchern, aus denen sich auf die Lache hinunterschauen lässt. Verklebte und verstopfte Fenster, auf welchen Stangen hervorstehen, zum Weißzeug trocknen, das nicht vorhanden ist. Die denkbar engsten, dumpfigsten, finstersten Gemächer, halb versunkene, missfarbige Wände und zahllose ähnliche Anzeichen des Verfalls und Elends. Die Warenhäuser der Jakobsinsel sind dachlos und leer und ohne Fenster und Türen. Dem lebhaftesten Verkehre, der hier vor einigen Jahrzehnten stattfand, ist Verödung gefolgt. Die Häuser haben keine Eigentümer, stehen unbewohnt oder werden erbrochen und bewohnt von Leuten, die den Mut dazu und sonst keine Wohnstätte haben, bei welchen entweder starke Beweggründe obwalten, in tiefer Verborgenheit zu leben, oder die sich in der allerbedürftigsten und jammervollsten Lage befinden. In einem oberen Gemache eines dieser Häuser, das etwas abgesondert stand, in anderen Beziehungen zu den verfallensten gehörte, aber stark befestigte Türen und Fenster hatte, von welchen die hinteren auf das beschriebene sumpfige Gewässer öffneten, saßen 3 Männer in tiefem, düsteren Stillschweigen einander von Zeit zu Zeit Blicke der Bangigkeit und angstvoller Erwartung zuwerfend. Sie waren Toby Crackett, Tom Chitling und ein Raubgesell von 50 Jahren, dem einst die Nase fast plattgeschlagen worden und dessen Gesicht eine grauenvolle Narbe hatte, ohne Zweifel gleichfalls die Folge einer Schlägerei. Er war ein zurückgekehrter Deportierter und hieß Kags. »Ich wollte«, nahm endlich Toby zu Chitling sich wendend das Wort, »dass ihr euch ein anderes Base ausgesucht hättet, als euch die beiden Alten zu warm wurden und nicht hierher gekommen wärt.« »Freilich«, stimmte Kags bei, »warum tat's das nicht, Dummkopf?« »Ich glaubte, ihr würdet etwas vergnügter gewesen sein, mich zu sehen«, antwortete Chitling mit trübseliger Miene. »Ja, sehr, junger Herr«, sagte Toby, »wenn sich einer so exklusiv hält, wie ich's getan habe, und somit in dem gemütlichen Hause sitzt, da niemand reinguckt und das niemand umschnüffelt, so ist's ein verfluchtes Ding, die Ehre des Besuchs von einem jungen Gentleman in eurer Lage zu haben, so respektabel und angenehm er sonst sein mag, nach Umständen Karten mit ihm zu spielen.« »Besonders«, fügte Kags hinzu, »wenn der exklusive junge Gentleman einen Freund bei sich hat, der aus fremden Ländern eher zurückgekehrt ist, als er erwartet wurde, und zu viel Bescheidenheit besitzt, um zu wünschen, nach seiner Heimkehr den Richtern vorgestellt zu werden.« Toby Crackett schwieg eine Zeit lang und fragte darauf Chitling, doch nicht mehr in seinem leichtfertig renommistischen Ton, wann Fagin ergriffen wäre. »Heute Nachmittag um 2 Uhr«, erwiderte Tom. »Charlie und ich entkamen durch den Waschhausschornstein und Boulder plumpte mit dem Kopf zuerst in eine leere Wassertonne hinein, aber seine langen Beine standen heraus und er wurde auch gefasst. Und Beth, sie ging die Leiche zu sehen und fing an zu toben und zu rasen bei dem Anblick und wollte sich den Kopf einrennen. Sie legten ihr drum eine Zwangsweste an und brachten sie ins Tollhaus, wo sie noch ist.« »Was ist denn aus dem Bates geworden?«, fragte Kags. »Er wird hier sein, sobald es dunkel geworden ist, und treibt sich so lange herum, wo er kann. Die Außenkrüppeln sitzen alle und die ganze Schenkstube ist voll von Polizei. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen.« »Da wird noch manch einer mit verwickelt werden«, bemerkte Toby sich auf die Lippen beißend. »Es ist Gerichtssitzungszeit«, sagte Kags, »und wenn Boulder gegen Fagin aussagt, was er ohne Zweifel tun wird, so baumelt der Jude bei Gott nach 6 Tagen.« »Ihr hättet nur die Leute toben hören sollen«, fuhr Chitling fort. »Hätten die Schucker nicht wie Teufel gefochten, so wär ihnen Fagin vom Volke entrissen.« Anmerkung des Übersetzers: Schucker bedeutet Polizeidiener. »Er sah aus wie durch Kot und Blut gezogen, denn einmal war er schon niedergeschlagen und hing sich an die Schucker, als wenn sie seine teuersten Freunde gewesen. Sie mussten ihn in die Mitte nehmen, und der anhängende, wütende Haufen war wie eine Herde reißender, nach seinem Blute lechzender Wölfe und lärmte wie besessen, und die Weiber schrien, dass sie ihm das Herz aus dem Leibe reißen wollten. Alle drei saßen einige Minuten entsetzt und schweigend da, als plötzlich auf der Treppe ein Geräusch ertönte und unmittelbar darauf Sykes Hund hereinsprang. Sie liefen an das Fenster. Er musste durch irgendeine Öffnung hereingekommen sein, sein Herr war jedoch nicht zu sehen. »Was ist dies?«, sagte Toby, nachdem sie vom Fenster zurückgetreten waren. »Ich will doch hoffen, dass er nicht hierher kommt.« »Wenn er das gewollt hätte, wird er mit dem Hunde gekommen sein, der gerade so aussieht, als wenn er weit hergelaufen wäre«, meinte Kags. »Aber woher kann er gekommen sein?«, fuhr Toby fort. »Hm, er hat Fremde in den anderen Häusern gefunden, und hier ist er schon öfters gewesen. Aber warum kommt er ohne ihn?« »Er, keiner nannte den Mörder bei seinem Namen, er ist sicher übers Wasser«, sagte Kags und hat den Hund zurückgelassen, der sonst nicht so ruhig daliegen würde. Als es dunkel geworden war, verschlossen sie den Fensterladen und zündeten Licht an. Die schrecklichen Ereignisse der beiden letzten Tage hatten sie mit Furcht und Entsetzen erfüllt. Sie schreckten bei jedem Laute zusammen und flüsterten nur von Zeit zu Zeit ein paar Worte, als wenn das Gespenst der Ermordeten im Hause umginge. Plötzlich wurde laut an der Haustür geklopft. Crackett sah aus dem Fenster und erblasste. Sie berieten, und das Ergebnis war, dass er eingelassen werden müsse. Crackett ging und kehrte bald darauf mit einem Manne zurück, der mehr wie des Mörders fürchterlicher Geist als wie Sykes selber aussah, mit seinen erdfahlen, eingefallenen Wangen, erloschenen, tiefliegenden Augen und langgewachsenem Barte. Er wollte sich auf einen Stuhl am Tisch niederlassen, schauderte aber und schob den Stuhl dicht an die Wand. Kein Wort war noch gesprochen worden. Seine Blicke schweiften von dem einen zum anderen. Ward ein Auge aufgeschlagen und begegnete dem seinigen, so wurde es augenblicklich wieder gesenkt. Als er endlich das Stillschweigen brach, schreckten alle drei bei dem nie vernommenen hohlen Tone seiner Stimme zusammen. »Wie kam der Hund hier ins Haus?« fragte er. »Allein, vor 3 Stunden.« »Es heißt, dass Fagin eingezogen wäre. Ist's wahr oder gelogen?« »Vollkommen wahr.« Es trat ein abermaliges Schweigen ein. »Geht alle zur Hölle«, hub Sykes endlich mit der Hand über die Stirn fahrend wieder an. »Habt ihr mir nichts zu sagen?« Es erfolgte eine unruhige Bewegung unter ihnen, allein niemand sprach. »Ihr, der ihr hier Herr vom Hause spielt«, fuhr Sykes zu Crackett gewendet fort, »denkt ihr, mich zu verkaufen oder mich hier unterducken zu lassen, bis die Hetze vorbei ist?« »Ihr könnt bleiben, wenn ihr euch hier für sicher haltet«, antwortete Toby zögernd. Sykes blickte oder machte vielmehr nur den Versuch, hinter sich an der Wand hinaufzublicken und sagte, »Ist die Leiche schon beigesetzt?« Das Kleeblatt schüttelte die Köpfe. »Warum nicht?« fuhr er ebenso hinter sich blickend fort. »Warum lassen Sie so ein hässliches Ding über der Erde? Wer klopft da?« Toby erwiderte, es wäre nichts zu fürchten, ging hinaus und trat mit Charlie Bates wieder herein. Sykes saß der Tür gegenüber, so daß die Blicke des Knaben sogleich auf seine Gestalt fielen. »Toby«, sagte Charlie, »warum habt ihr mir das unten nicht gesagt?« Sykes sah die drei zusammenschrecken und hielt dem Knaben die Hand fast zutulich schmeichelnd entgegen, denn es bemächtigte sich seiner ein unnennbares Entsetzen. »Lasst mich in ein anderes Zimmer gehen«, sagte Charlie sich zurückziehend. »Charlie«, sagte Sykes aufstehend und ein paar Schritte vortretend, »wie, kennst du mich nicht?« »Kommt mir nicht näher«, rief der Knabe, noch weiter zurückweichend und schaudernd dem Mörder in das Angesicht blickend. »Ihr Ungeheuer, ihr Unmensch!« Sykes stand auf halbem Wege still und beide blickten einander an. Aber der Mörder senkte allmählich die Augen zu Boden. »Ich nehm euch 3 zu Zeugen«, rief der Knabe, die geballte Faust schüttelnd und im Fortreden einen immer heftigeren Ton annehmend. »Ich nehm euch 3 zu Zeugen, dass ich mich nicht vor ihm fürchte, und wird er hier gesucht, so zeig ich ihn selbst an. Ich sag's euch rund heraus, er kann mich totschlagen, wenn's ihm beliebt oder wenn er's wagt, aber bin ich hier, so zeig ich ihn selbst an, würd ihn anzeigen und wenn er lebendig geröstet werden sollte. Hilfe, Mörder, wenn ihr nicht alle 3 elende Memmen seid, so steht ihr mir bei. Hilfe, Mörder, nieder mit ihm!« Er warf sich bei diesen Worten allein auf den riesenstarken Mann, und zwar so wütend und plötzlich, dass beide zu Boden stürzten. Die drei Zuschauenden waren wie betäubt, machten nicht einmal Miene, sich in das Mittel zu legen, und der Knabe und Mann wälzten sich um und um, indem jener, der auf ihn herabregnenden Streiche nicht achtete, die Kleider des Mörders immer fester vor der Brust desselben fasste und nicht aufhörte, aus aller Macht nach Hilfe zu rufen. Der Kampf war jedoch zu ungleich, um lange währen zu können. Sykes hatte seinen Gegner unter sich gebracht und setzte ihm das Knie auf die Kehle, als ihn Crackett mit bestürzter Miene emporriss und nach dem Fenster hinwies. Es schimmerten Lichter in der Straße unten, eifrige Stimmen ertönten, von der nächsten Brücke her wurde der unaufhörliche Schall von Fußtritten vernommen, wie wenn eine zahllose Menschenmenge herüberkäme, unter welcher sich ein Berittener zu befinden schien, denn man hörte deutlich das Geräusch von Rossehufen auf dem unebenen Steinpflaster. Es wurde immer heller, der nahenden Anzahl immer größer und endlich laut an der Haustür geklopft, während ein heiseres Gemurmel unzähliger zorniger Stimmen auch wohl den Beherztesten mit Beben erfüllt haben möchte. »Hilfe, zu Hilfe!« schrie der Knabe im durchdringenden Tone. »Hier ist er! Hier ist er! Brecht die Tür auf!« In des Königs Namen wurde draußen gerufen, und wiederum erhob sich nur lauter das zornige Gemurmel. »Schlag die Tür ein!« schrie Charlie. »Sie öffnen sie nimmermehr! Schlagt die Tür ein und dann herauf, wo das Licht ist!« Ein lautes Hussa ertönte, und es war, als wenn mit hundert und abermals hundert Knitteln und Stangen gegen die Tür- und Fensterläden gehämmert würde. »Macht mir das Loch da auf, dass ich diesen verfluchten kleinen schreienden Galgenstreck einschließen kann«, rief Sykes wütend, schleuderte den Knaben in ein Gemach hinein, das Toby öffnete, und verschloss es. »Ist die Tür unten gut verwahrt?« »Verschlossen und doppelt und dreifach verriegelt«, erwiderte Crackett, der gleich den anderen beiden kaum einen deutlichen Gedanken fassen zu können schien. »Wie ist's mit den Wänden und Fenstern?« fragte Sykes weiter. »Verwahrt wie ein Gefängnis.« Jetzt öffnete Sykes das Fenster und rief trotzig hinunter: »Seid alle verdammt, macht eure Sache so gut ihr könnt, ihr bekommt mich doch nicht!« Erschütterndes Geschrei der wütenden Menge erfüllte die Luft. Einige riefen, man möge das Haus anzünden, andere, die Polizeidiener, möchten den Mörder totschießen, und niemand zeigte eine solche Zornwut wie der Reiter, der aus dem Sattel sprang, sich durch die Menge hindurchdrängte, als wenn er nur Wasser teilte, und dicht vor dem Hause mit einer den grässlichen Lärmen übertönenden Stimme rief: »20 Guineen, wer eine Leiter bringt!« Und nunmehr riefen Hunderte nach Leitern und Schmiedehammern, andere rannten mit Fackeln hin und her, und noch andere stießen Flüche und Verwünschungen aus, drängten wie rasend gegen die Tür oder versuchten, an dem Hause emporzuklimmen. »Es war Flutzeit, als ich kam«, rief Sykes, das Fenster wieder verschließend. »Gebt mir einen Strick. Sie sind alle vorn. Ich kann mich hinten in den Graben runterlassen und entkommen. Nen Strick hurtig, oder ich tue noch drei Mordtaten und mache mir dann selber den Garaus.« Die drei von dem Schrecken Gelähmten wiesen nach einem Winkel hin, in welchem Stricke lagen. Sykes wählte hastig den stärksten und längsten aus und eilte hinauf und bestieg das Dach. Der eingesperrte Knabe hatte unterdessen nicht aufgehört zu schreien und zu rufen, man möchte das Haus von allen Seiten bewachen. Als der Mörder daher aus der Dachluke herausstieg, wurde er sogleich bemerkt, und Hunderte hatten bereits Wege gesucht, nach dem Hinterhause zu gelangen. Die Ebbe war eingetreten, und er sah, dass der Graben nur mit Schlamm gefüllt. Die Fenster und Dächer aller Hinterhäuser umher waren bereits lebendig, und von oben und unten und allen Seiten ertönte und widerhallte Triumphgeschrei, dass er nicht entrinnen könne. Nun haben sie ihn, hurra, schrie ein Mann an der nächsten unter der Menschenwucht sich bewegenden Brücke, und ein tausendfaches Hurra hallte durch die Luft wider. »Ich gelobe demjenigen 50 Pfund«, rief ein alter, gleichfalls auf der Brücke stehender Herr, »der ihn lebendig greift. Ich will hier bleiben und zahle die Summe auf der Stelle.« Ein abermaliges allgemeines Geschrei ertönte, und darein mischte sich der Ruf, dass die Tür endlich erbrochen wäre, nach welcher der Strom sich nunmehr hinlenkte, denn jeder wollte den Mörder von den Polizeibeamten herausbringen sehen. Es entstand das furchtbarste Gedränge, und das Dach wurde für den Augenblick weniger beachtet. Der Mörder, der bereits verzweifelnd unschlüssig dagesessen hatte, fasste jetzt wieder Hoffnung und beschloss, den letzten Rettungsversuch zu wagen und sich auf die Gefahr, im Schlamme zu ersticken, in den Graben hinabzulassen, um womöglich mit Hilfe der Dunkelheit und Verwirrung zu entfliehen. Die Hoffnung gab ihm neue Kraft, der sich ihm nähernde Lärmen im Hause stachelte ihn noch mehr an, er sprang auf, erreichte in 2 Augenblicken den Schornstein, befestigte das eine Ende seines Strickes an demselben und hatte im Nu an dem anderen eine starke Laufschlinge geknüpft. Er konnte sich mit dem Stricke fast bis auf Mannslänge hinunterlassen und nahm sein Messer zur Hand, um ihn zur rechten Zeit abzuschneiden und sich in den Graben zu werfen. In demselben Augenblicke, als er die Schlinge über den Kopf warf, um sie unter den Armen zu befestigen, und in dem der erwähnte alte Herr laut rief, der Mörder sei im Begriff, sich hinunterzulassen, blickte er hinter sich, schlug die Hände über dem Kopfe zusammen und stieß einen lauten Schrei des Entsetzens aus. »Die Augen, da sind sie wieder!« rief er mit hohler Grabesstimme, wankte wie von einem Blitzstrahle getroffen, verlor das Gleichgewicht und taumelte vom Dache hinunter. Die Schlinge war an seinem Halse, und seine Schwere bewirkte, dass sie straff wie eine Bogenschnur und schnell wie ein Pfeil hinauflief. Er fiel 35 Fuß, ein plötzlicher Ruck, ein krampfhaftes Gliederzucken, und da hing er mit dem offenen Messer in der zusammengekniffenen, steif werdenden Hand. Der alte Schornstein bebte von der Erschütterung, hielt sie jedoch aus. Der entseelte Mörder schwebte hin und wieder. Charlie, dem er die Aussicht versperrte, stieß ihn zur Seite und rief, dass man seiner Gefangenschaft ein Ende machen möchte. Der Hund lief mit schrecklichem Geheul auf dem Dache hin und wieder und sprang endlich hinunter auf die Schulter des Erhängten, vermochte sich aber nicht festzuhalten, stürzte und lag gleich darauf tot da, denn er war mit dem Kopfe gegen einen spitzigen Stein gefallen. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 27. August 2024.